Nichts im Kopf, nichts im Kopf, nichts im Kopf, nichts im Kopf, nichts im Kopf. Mein Schädel ist leer. Nichts im Kopf. Mein Schädel ist leer. Nichts im Kopf, so leer. Nichts im Kopf.